geh mir aus dem Weg jetzt. Ja. Geh mir aus dem Weg jetzt. Ja. Besser geh mir aus dem Weg jetzt. Ja. Wenn du nicht verstehst, ja. Besser geh mir aus dem Weg. Besser geh mir aus dem Weg.